Szene 4. Wiederholen Sie bitte. 10, 20, 30, 40. Einundvierzig, zweiundvierzig, drei, vier, fünf, sechs, siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig, fünfzig. Fünf. Fünfzig. Bitte. Sechs. Sechzig. Sieben. 70. 8. 80. 9. 90. 90 und 10? 100. Frage: Wie viel ist 40 und 10? 40 und 10 ist 50. 50 und 10? 60. Und 10? 70, 80, 90, 100. Gut. Hören Sie zu. Hier ist Otto. Oh nein! Hier sind Herr Müller und Otto. Was ist richtig, Otto? Der, die oder das? Dollar? Der Dollar. Mark? Die Mark. Geld. Das Geld. Gut. Der Dollar, die Mark, das Geld. Was ist richtig? Der, die oder das? Musik? Die Musik. Geige? Die Geige. Klavier? Das Klavier. Wiederholen Sie. Die Musik, die Geige, das Klavier. Der, die oder das? Hund? Der Hund. Katze? Die Katze. Und Uhr? Uhr. Wiederholen Sie. Der Hund, die Katze, die Uhr. Ist das die Uhr von Herrn Müller? Nein. Nein, das ist nicht Herrn Müllers Uhr. Oder ist das Ottos Uhr? Ja. Ja, das ist Ottos Uhr. Frage: Kostet Ottos Uhr 15 Mark oder 500 Mark? Ottos Uhr kostet 15 Mark. Und wie viel kostet Herrn Müllers Uhr? Herrn Müllers Uhr kostet 500 Mark. $500? Ja, 500 Deutsche Mark. 500 Mark.